Arschloch-Prophezeiung. Freezy Trap und Rap Doctor. Oh yeah. Geh mal wieder mal an, alle wieder mal da. Freezy Trap, yeah, mal Zeit. Also schnell Zeit. Kann man bitte irgendwer erklären, warum die Arschlöcher nicht aussterben? Hilft gegen ein Arschloch im Ritensalbe, sind die Arschlöcher ganze oder halbe? Knie nieder, wie ein Fliesenleger, deine ganze Crew, alter Adi, ist doch jeder. Lass das für Faxen machen, du bist nicht im Büro, du wirst eine Antwort auf dein Problem, frag nach den Inder da, da wird da nur was dran, wollen wir Zeugen Jehovas. Ich kann auch nichts machen, das auf mich der Alte so fort. Tut da nix an, da ich tue, da versauen in das Ruhe, dein Handgepäck der Ruhe, da davor. Was die Leute denken, was die Leute sagen, ist doch schon scheißegal, es wird sich ändern. Satz Blender, es ist so normal, wir bleiben nur länger im Game da. Ich bin so zu fatal auf jedem Sender. Nur Blender, einfach nur katastrophal. Einfach nur katastrophal. Ich mein, das Arschloch lass sie nicht vermeiden. Wo würdest du deine Schlagstoffe ausscheiden? Doch die ganzen Kofferkinder sind Arschlöcher im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Freezy Beat, Music Style, Freezy Trap, oh wie geil, du stehst daneben. Ich denk mir, was willst du denn sein? Leute, bounce zu dem Beat, das ist pure Energie. Alles, was ich brauche, ist Musik und eine Flasche Hennessy. Du glaubst es nicht? Frag doch den Inder. Wer hat all den Trotteln ins Hirn geschissen? Sind's blöd zum Bissen, wollen es besser wissen. Dabei druckt dicker Bissen, schlechtes Gewissen. Vor allem her, wenn Freezy und die ganzen Haverer, als wär's der Arsch von der heiligen Barbara. Doch eines Tages wird der Himmel aufreißen und alle, die Steppers sind zu scheißen. Die Arschloch-Prophezeiung sagt der Rap-Doktor. Du kannst das sehen, bist das sehen, willst die was aus meiner Musik? Meine Fans fühlen andere Truppen, haben ja wen gefühlt. Ich bin oben auf der Dienstliste, ich find das ein schönes Spiel. Doch wer nicht verlieren kann, hat sich halt nicht bemüht. Sprechgesang rechter, kann rechter, von Nächte lang schlechter, von schwächter, man sense, man Rap, verdammt. Wir haben gesagt, wir diesen Leute, die unseren Rap nicht verstehen. Und alle Leute, die sonst wir mit Rap nichts verdienen. Ich fühl mehr Musik und das ist das Wichtigste, ich brauch nur ein Beat. Spiel die Hits und es ist hart, so brennt wie rauchendes Weed. Ich bin laufend am Chillen und denk mal herrliche Zeit. Der Zweck unserer Musik ist es herrlich zu bleiben. Hätte ich weniger Zeit, würde ich nicht weniger rhyme. Warum die Leute der Musik, wann ist der fehlende Style?